Wahrscheinlich muss man es sogar vergessen, um einigermaßen handlungsfähig zu bleiben. Und in einer dem Wesen nach antagonistischen Konstellation wie dem Vermittlungsausschuss kommt doch auch immer wieder eine brüderliche Stimmung auf. So auch an diesem Dezembertag zur Feierabendzeit ab 18.15 Uhr. Die angespannte Stimmung kippt in ein gemeinsames Ideensammeln dazu, wie sich Menschen ohne Arbeit schikanieren lassen. Welche Repressalien und Mittel es also bräuchte, um einen Niedriglohnsektor in Deutschland zu erschaffen, der Arbeitslose zwingt, einen Job anzunehmen. Georg Milbrath, CDU, möchte etwa ein tschechisches Lohnniveau in Sachsen erreichen, in dem Betriebe nur 1 Euro pro Stunde für die Arbeit zahlen müssen, denn den Rest des niedrigen Lohns übernimmt der Staat, knapp über dem Hartz-IV-Niveau. Ludwig Stiegler, SPD, sagt daraufhin, die Vorschläge der CDU zur Schaffung eines Niedriglohnsektors seien nicht so weit entfernt von denen der SPD, nur dass sie es plakativ und hart machen, während es bei uns eher versteckt ist, in der Wirkung aber nicht anders. Stiegler betont, dass die Arbeitslosen sowieso keine Wahl hätten, ob sie Jobs annehmen oder nicht. Schließlich ständen sie sehr unter Druck. Ihnen würde ja 30% des Arbeitslosengeldes gestrichen, wenn sie sich weigerten. Sein Parteikollege Klaus Brandner ruft daraufhin korrigierend hinein, dass die Jugendlichen sogar noch stärker unter Druck stünden, weil man ihnen das gesamte Geld streichen könne. Stiegler ergänzt, sogar die Sachleistungen. Als wären sie stolz darauf, dass sie durch Erpressung von Sozialleistungsempfängern faktisch einen Mindestlohn von 1 Euro eingeführt haben, ganz ohne es jemandem eindeutig zu sagen.